Was euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dir mal einst dich bekehrest, so stärke deine Brüder. Ihr aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu Sie sprach.